Sie ging leise zu ihm, setzte sich neben ihn auf das Bett und wartete, ohne die Augen von ihm abzuwenden. Ihr Herz pochte unregelmäßig. Es wurde unerträglich. Er wandte sein totenblasses Gesicht ihr zu. Seine Lippen verzogen sich kraftlos in der Bemühung, etwas auszusprechen. Entsetzen durchfuhr Sonjas Herz. »Was ist mit Ihnen?« wiederholte sie und wich ein wenig von ihm zurück. »Nichts, Sonja. Ängstige dich nicht.« »Unsinn. Wirklich, wenn man es sich überlegt«, murmelte er mit dem Aussehen eines besinnungslos fantasierenden Fieberkranken. »Warum bin ich gekommen, um ausgerechnet dich zu quälen?« fügte er plötzlich hinzu, sie anblickend. »In der Tat, warum? Ich stelle mir immer wieder diese Frage, Sonja.« Er hatte sich vielleicht diese Frage vor einer Viertelstunde gestellt, jetzt aber sagte er es in völliger Kraftlosigkeit, kaum bei vollem Bewusstsein, und er fühlte ein ständiges Zittern am ganzen Körper. »Oh Gott, wie Sie sich quälen!« flüsterte sie schmerzhaft und sah ihn unverwandt an. »Ach, Unsinn!« »Höre, Sonja.« Er lächelte plötzlich, aber bleich und schwach, für einen kurzen Moment. »Erinnerst du dich, was ich dir gestern sagen wollte?« Sonja wartete voll Unruhe. »Ich sagte, als ich fortging, dass ich vielleicht für immer von dir Abschied nehme. Aber wenn ich heute käme, so würde ich dir sagen, wer Lisaveta ermordet hat.« Sie zitterte plötzlich am ganzen Körper. »Nun, und jetzt bin ich gekommen, um es dir zu sagen.« »Haben Sie es denn gestern tatsächlich?« flüsterte Sonja mit Mühe. »Woher wissen Sie es denn?« fragte sie schnell, als wäre sie plötzlich zur Besinnung gekommen. Sonja begann schwer zu atmen. Ihr Gesicht wurde immer bleicher und bleicher. »Ich weiß es.« Sie schwieg einen Augenblick. »Hat man ihn denn gefunden?« fragte sie zaghaft. »Nein, man hat ihn nicht gefunden.« »Woher wissen Sie es dann?« fragte sie wieder kaum hörbar und nach einem fast minutenlangen Schweigen. Er wandte sich ihr zu und blickte sie unverwandt unablässig an. »Errate es«, sagte er mit dem früheren, schwachen und kraftlosen Lächeln. Es war, als durchzöge ein krampfhaftes Zucken ihren ganzen Körper. »Warum? Warum ängstigen Sie mich so?« fragte sie wie ein Kind lächelnd.